Deutschlandradio Kultur. Hallo, Tine sagt, willkommen zur Hörspielzeit. Heute könnt ihr mit uns nach Asien reisen. Wir erzählen euch ein berühmtes Märchen, das in China spielt. Da hört ihr von einem Wettstreit, bei dem es um Leben und Tod geht. Diesen Wettstreit hat sich die schöne chinesische Prinzessin Turandot ausgedacht. Alle Prinzen, die sie gern heiraten möchten, müssen eine gefährliche Prüfung bestehen. Vor einem unbestechlichen Schiedsgericht, bestehend aus den namhaftesten Gelehrten, stellt die Prinzessin dem jeweiligen Bewerber um Chinas Thronfolge drei Fragen. Beantwortet er die Fragen, hat er gesiegt. Und die Prinzessin anerkennt ihren Bezwinger als ihren Gemahl. Beantwortet er die Fragen nicht, hat er verloren. Und dem Unterlegenen wird unverzüglich auf dem Kaiserhof der Kopf abgeschlagen. Kein Vergnügen für die Heiratskandidaten von Turandot. Ob es überhaupt einer schafft, die drei Fragen der chinesischen Prinzessin richtig zu beantworten, das verraten wir euch gleich. Prinzen haben es nicht immer leicht. Sie müssen schon früh alles Mögliche lernen, was man so von Prinzen erwartet. Reiten und kämpfen zum Beispiel. Oder wie man sich eine Krone richtig aufsetzt. Und wie man einen Drachen besiegt, das sollten sie auch wissen. Das alles ist aber noch gar nichts gegen jene Prüfungen, die auf den Prinzen warten, den ihr jetzt trefft. Er heißt Prinz Kalaf und er stellt euch gleich erstmal seine Eltern vor. Viel Spaß mit Prinz Kalafs Abenteuern. Kalaf und Turandot. Ein Hörspiel von Friedhold Bauer nach einem orientalischen Märchen. Hochverehrter Herr Vater, erhabener Timurtasch, König der Nogaiten. Hochverehrte Frau Mutter, hoheitsvolle Elmasa, Königin der Nogaiten. Ach ja. Die Anreden lass beiseite, mein Sohn. Der Sultan von Charesmin, der mich besiegte durch schmählichen Verrat, denn ich war unbesiegbar. Ja, unbesiegbar. Er, mein Todfeind, triumphiert über mich, wie man weithin hören kann. Timurtasch, ein König ohne Königreich. Ohne Königreich. Ihr im sicheren Exil, wohin du uns, deine müden Eltern, geführt hast, allen Gefahren trotzend, unter der Obhut des Khans von Berlas, wünschen wir dir, Kalaf, unserem einzigen Sohn, dem Helden Asiens, dem Phönix des Ostens, wie dich unser Volk in seinen Liedern besang, den Aufstieg aus der Asche der niedergebrannten Städte und Dörfer. Gehe hin, mein Sohn, und räche deine beklagenswerten Eltern. Vater, Mutter, eure Erwartungen, ich muss sie, so fürchte ich, enttäuschen, wenn ich euch sage, es drängt mich in die Ferne. Nur im Unbekannten bin ich frei, mein Schicksal selbst zu wenden. Darum bitte ich euch, leidgeprüfte Eltern, lasst mich aufbrechen in das gewaltige Reich China. Mein Sohn, du siehst deine Mutter in großer Sorge um dich. Noch nie ist ein Prinz, der gegen das riesige China zog, zurückgekehrt. Unglückliche Eltern, euer Sohn Kalaf hofft, das übermächtige China für sich zu gewinnen, indem er sich unterwirft und denen dient, die China zu seiner Übermacht verhelfen. Deine ratlosen Eltern vertrauen dir, mein Sohn. Sie werden ihr Schicksal an das deine hängen und dich dem Willen des Himmels überlassen, der dich getrost leiten möge. So lebt denn wohl, meine getreuen Eltern. Allah, o Allah, bewahre unseren Sohn, der unter die Götzenanbeter geraten wird, vor allen möglichen Fairnessen. Gott der Nomaden und Händler, wie weit reicht deine Allmacht? Beschütze unseren Sohn. Er wird jetzt durch Indien reiten, wo die Kühe heilig sind und die Elefanten für Kriege aufgerüstet werden. Allah, o Allah, lass unseren Sohn heil und aufrecht an sein Ziel gelangen. Hört, gute Frau! Was ist das für ein Lärm hier in Peking? Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Du übertreibst, Fremder. Wo findest du heutzutage noch eine ruhige Stadt? So lebt es sich hier wie anderswo? Peking ist die schönste Stadt der Welt, meint der Kaiser. Und deine Meinung? Oh, wen interessiert die? Liebt das Volk hier seinen Kaiser nicht? Hat es schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht? Man hat mich gewarnt, nach China zu reisen. Was kannst du mir berichten von eurem Herrscher? Was hat er für einen Charakter? Würdest du eurem Kaiser gern dienen? Junger Mann, du stellst Fragen wie ein König. Bist du ein Prinz? Ich mag von Prinzen nichts mehr hören. Es sind zu viele, die man betrauern müsste. So sprechen Leute die Wahrheit, wenn sie munkeln. Noch hat jeder Prinz in Peking seinen Kopf verloren. Was für ein Tyrann muss euer Herrscher sein? Wenn ich der Kaiser von China wäre, ich würde mich zu Tode grämen. Bei so einer Tochter. Turandot heißt sie. Sein einziges Kind. 19 Jahre. Und will nicht heiraten. Soll das heißen, weil die Prinzessin nicht heiraten will, verlieren alle Prinzen ihre Köpfe? Ich werde mich hüten, ein Prinz zu sein. Schön ist sie. Junger Herr, so schön, dass alle Worte nicht ausreichen, sie zu beschreiben. Und gescheit ist sie. So gescheit, dass sie es mit jedem Mann in den Wissenschaften aufnehmen kann. Willst du sagen, sie lebt und denkt wie ein Mann? Ich bin nur eine arme Witwe, Herr. Meine Wahrheit ist nicht die einer Prinzessin. Ich möchte nichts gesagt haben, was von der Regierung missbilligt werden könnte. Ich verstehe dich auch so. Die Prinzessin von China ist in Wahrheit ein Mann. Aber bei allen Göttern Chinas, nein! Nein? Wie nun soll ich dich recht verstehen? Herr, ich sag dir nur, was sowieso jeder weiß. 2 Jahre sind es her, als der König von Tibet für den Prinzen von Tibet um Turandots Hand bat. Der Kaiser stimmte dieser Vereinigung hocherfreut zu. Turandot aber verweigerte ihm den Gehorsam. Nein, Vater, nein, schrie sie laut auf. Nein, Vater, nein! Tochter, ich muss dich tadeln. Man schlägt nicht ab, was einem zuwächst. Tibet mit seinen hohen Bergen betrachte als Chinas dicken Bauch. Was für eine stattliche Wohlleibigkeit. Und darauf soll ich verzichten. Das kannst du deinem Vater nicht zumuten wollen. Dein Vater ist kein Kuli. Tibet ist für dich Landgewinn. Für mich aber, deine Tochter, ist Tibet ein fremder Mann, dem ich mich unbesehen unterwerfen soll? Das kannst du deiner Tochter nicht zumuten wollen. Deine Tochter ist keine Dienstmagd. Dem Vater kannst du widersprechen, Tochter. Dem Kaiser von China musst du gehorchen und der befiehlt dir jetzt, widersprich nicht deinem Vater. Morgen wird geheiratet. Doch was der Vater nicht erreicht hatte, der Kaiser vermochte es erst recht nicht. Turandot ließ sich zu ihrem Glück nicht zwingen. Und sie legte sich nieder, um aus dem Leben zu scheiden. Da wollte der Kaiser kein Kaiser mehr sein. Er wollte nur noch ihr Vater sein, um sie vor dem Tod zu retten. Meine heißgeliebte Tochter. Wie ihre Mutter gleitet sie mir aus den Händen. Ich bin machtlos. Ach, Töchterchen, ich erfülle dir jeden Wunsch, wenn du am Leben bleibst. Die aus Tibet schick fort. Wie? Ich soll die tibetanischen Hochzeiten ausweisen? Wenn das keine politischen Verwicklungen zur Folge hat, bin ich nicht der Kaiser von China? Bedenke, ich muss gegen den König von Tibet mein Wort brechen. Es sei denn, ich behaupte, der König von Tibet hat sich nicht an die Abmachungen gehalten. Unerhört! Meint der König von Tibet, der Kaiser von China duldet stillschweigend seinen Sinneswechsel, schafft mir augenblicklich diese hinterhältigen Tibetaner vom Hals. Du lachst. Götter, meine Tochter lacht wieder. Ein Wunder ist geschehen. Läutet die Glocken! Ich rufe einen Staatsfeiertag aus. Jeder Chinese darf an meiner unbeschreiblichen Freude teilhaben. Töchterchen, warum erhebst du dich nicht vom Krankenbett? Fühlst du dich immer noch nicht gesund? Ich bin entschlossen zu sterben. Aber warum denn nur? Wenn du mir nicht gewährst, was ich von dir zu erbitten habe. Alles sei dir gewährt. Schwöre einen unverletzlichen Eid. Schwöre, mich nie wieder zwingen zu wollen, einen Mann zu heiraten. Wahrlich, die Freiheit liebe ich mehr als mein Leben. Schwöre es bei den Göttern, deren Satzungen auch du unterworfen bist. Ich schwöre es bei den Göttern. Aber jetzt steh doch endlich auf. Erst, wenn du ein unwiderrufliches Edikt verkündet hast, das ich dir diktieren werde. Ich, der Kaiser von China. China? Verkünde ein unwiderrufliches Edikt. Edikt? Um dem Willen der Prinzessin von China Gesetzeskraft zu verleihen. An alle Fürsten der Welt. Jedweder Prinz, der sich auserwählt dünkt, die Prinzessin von China zu besitzen und gedenkt, um ihre Hand anzuhalten, und erwirft sich freiwillig der strengsten Prüfung und deren unausweichlichen Folgen. Vor einem unbestechlichen Schiedsgericht, bestehend aus den namhaftesten Gelehrten, stellt die Prinzessin dem jeweiligen Bewerber um Chinas Thronfolge 3 Fragen. Beantwortet er die Fragen, hat er gesiegt. Und die Prinzessin anerkennt ihren Bezwinger als ihren Gemahl. Beantwortet er die Fragen nicht, hat er verloren. Und dem Unterlegenen wird unverzüglich auf dem Kaiserhof der Kopf abgeschlagen. Dies zur Warnung und Mahnung für alle künftigen Freier. Seitdem leben wir in Peking mit dem abscheulichen Lärm. Wann wird der einmal aufhören? Deine Geschichte ist ungeheuerlich. Doch verschweigst du mir, was dieser Lärm bedeutet? Ein besiegter Prinz wird zur Richtstätte geführt. Solange ich von all dem nichts mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich dir nicht glauben. Weshalb sollte die Prinzessin so grausam sein? Du zweifelst. Folge nur den neugierigen Chinesen. Und du wirst das Unglaubliche bald sehen. Dort auf dem Kaiserhof, wo sie die Nacht zum Tag machen, mit ihren Fackeln und Lampions. Wen werden diesmal die 2000 Krähe aus dem Palast geleiten? Alle mit dem größten Schwert. Der Bursch ist ja beinahe noch ein Kind. Es ist der Prinz von Samarkand. Im Namen des Kaisers von China erhebe ich, sein Kanzler Kuang Chung, meine Stimme und frage dich, Prinz von Samarkand. Ist es wahr, dass man dir den Wortlaut des unwiderruflichen Edikts bekannt gegeben hat? Ja, Es ist wahr. Und ist es wahr, dass man dich bewegt hat, dein Vorhaben, die Prinzessin Turandot zu erobern, aufzugeben? Ja. Auch das ist wahr. So bekennst du dich schuldig, wenn dir heute der Kopf mit einem Schwerthieb vom Leib getrennt wird. Ja, ich bekenne mich schuldig. Du gibst also zu, dass der Kaiser von China und die Prinzessin Turandot deinen Tod nicht verschuldet haben. Ja, das gebe ich zu. So vollführt jetzt, wonach dieser Prinz heischt. Alter Mann, wie kann ich deinen Schmerz lindern? Sicher hast du den Toten gut gekannt. Ich war sein Lehrer, Herr, und vermochte das Unheil nicht zu verhindern. Man löscht die Lichter. Komm, Alter, verlassen wir den Unglücksort, um Abstand zu gewinnen von dem entsetzlichen Ereignis. Nie und nimmer hätte ich diesem Maler gestatten dürfen, seine Gemälde dem Prinzen zu zeigen. Welchem Maler, Alter? Er hatte, musst du wissen, in sämtlichen Hauptstädten der Welt die schönsten Prinzessinnen porträtiert. Durchschnittliche Arbeiten. Konnte ich ahnen, was da folgen wird, als er zu dem Maler sagte: Ansprechend. Vorzüglich. Aha. Hübsch. Wunderhübsch. Ich bin überzeugt, verehrter Künstler, die Prinzessinnen sind dir zu viel Dank verpflichtet. Ich kann es nicht leugnen, Hoheit. Die Bilder schmeicheln ein wenig. Was wäre die Kunst wert, wenn sie lediglich die Natur nachäffte? Wie ist das Mädchen schön? Das Bild soll die chinesische Prinzessin Turandot darstellen. Wie ist das Mädchen schön? Leider ist es mir misslungen. Wie ist das Mädchen schön? Turandot ist eine Göttin, Hoheit. Von einem Sterblichen nicht zu malen. Doch was tat mein Prinzherr? Er kaufte dem Maler das halbfertige Bild ab, reiste nach Peking, hörte sich das Edikt gleichmütig an und sprach: Mich kann die göttliche Turandot nicht schrecken. Es fehlt mir nicht an Verstand, ich werde sie besiegen. Hat er sie besiegt? Oh nein. Er hat auf leichtfertige Weise sein Leben verwirkt, weil er diesem Bild nicht widerstehen konnte. Was hast du vor, Alter? Willst du ein Kunstwerk vernichten? Du lässt das Gemälde liegen hier auf dem Weg, wo es in der Dunkelheit achtlos zertrampelt werden kann. Wenn du ein Prinz sein solltest, höre auf einen alten Lehrer, dessen Schüler seine Gefühle angesichts dieser eitlen Farbenmischung nicht zügeln wollte und seine Unbeherrschtheit mit dem Leben bezahlte. Das verruchte Bild lass, wo es liegt im Staub. Wehe dir, du riskierst einen Blick auf das gemalte Antlitz dieser Prinzessin. Was für ein Morgen. Nach dieser grausigen Nacht. Ich will mich hinlegen und zwischen Gras und Blumen den Schlaf nachholen. Peking liegt hinter mir. Oder liegt es vor mir? Was hat mich bei Nacht und Nebel durch die Gassen getrieben? Doch wohl nicht dieses Bild hier. Warum denn soll ich mir den Anblick dieser gemalten Prinzessin ersparen? Was eigentlich habe ich zu befürchten? Ich will mit kaltem Blick auf die siegesbewussten, mörderischen Züge Turandots herabschauen. Ich will Fehler an dieser vielgepriesenen Schönheit entdecken. Und ich will das Vergnügen auskosten, die Reize dieser allzu selbstsicheren Dame zu tadeln. Ich wünschte, sie erführe, wie ich ohne jegliche Erregung ihr Konterfei betrachte. Das also ist sie. Bei Gott, sie ist nicht hässlich. Die Rundung ihres Gesichtes, die Regelmäßigkeit ihrer Züge. Doch was wiegt ein hübsches Gesicht auf, wenn dahinter ein schlechter Charakter lauert? Die lebhaften Augen. Was ist das Besondere an ihrer Erscheinung? Ist es Bosheit? Ist es Güte? Ist es Grausamkeit? Nein, so viel Anmut und Liebreiz gepaart mit Witz und Verstand kann doch nicht grausam sein. Den Prinzen möchte ich sehen, der sie nicht besitzen möchte. Bin ich so einer? Karlaff, bedenke, sie zu erobern ist lebensgefährlich. Die Schöne sträubt sich gegen jegliche Unterwerfung. Ich muss sagen, sie handelt recht. Auch ich sträube mich gegen jegliche Unterwerfung. Obwohl man muss auch dienen können zum Nutzen der göttlichen Ordnung auf Erden. So will auch ich dienen. Und wenn du es verlangst, geliebtes Wesen, mich unterwerfen deinen Gedanken. Denn ich fühle mich dir verwandt. Ich weiß es. Ich bin dir gleichgesinnt. Weiß mich nicht voreilig ab. Lass mich mit dir reden. Wir müssen uns kennenlernen. All deine Fragen, ich werde sie dir beantworten. Majestät, ich bringe gute Nachrichten. Ein Prinz unbekannter Herkunft hat den Wunsch geäußert, den Herrscher aller Herrscher sprechen zu dürfen. Der nächste Todeskandidat also. Wenn ich zähle, über wie viele kopflose Prinzen Turandot seit meinem unwiderruflichen Edikt triumphiert hat, fährt mir der Schreck in die Glieder. Diese ständigen Wettstreite, wer der bessere von beiden ist, die Prinzessin oder ihr Freier, überanstrengen mein altes Herz. Und diese Hinrichtungen bringen mich noch ins Grab. Immer und immer wieder der gleiche Todesschrei. Turandot, ich liebe dich. Bei aller Erhabenheit, die mir zusteht, ich bin doch auch nur ein Mensch. Majestät, es darf nicht übersehen werden, welche Gewinne dem chinesischen Reich durch die kopflosen Prinzen zufallen. Wenn beispielsweise der König von Samarkand den Kaiser von China vor aller Welt einen Mörder nennen sollte, und das wäre denkbar, nachdem sein Sohn, der Prinz von Samarkand, in Peking aus dem Leben scheiden musste, selbst verschuldet, versteht sich, dann würdest du, der Kaiser von China, von dem Schmäher Genugtuung fordern und seine sämtlichen Schätze beanspruchen, weil du dich bedroht fühltest. Du müsstest China von Samarkand für angegriffen betrachten und mit deinen Heeren erbarmungslos zurückschlagen. Zumal das letzte Unwetter, das uns eine ganze Reiseernte vernichtete, nachweislich aus Samarkand stammte. Was nutzen mir alle Gewinne? Was hab ich von meiner unvergleichlichen Macht, wenn Turandot keinen Sohn gebiert, um den Fortbestand der chinesischen Herrscherfamilie zu sichern? Soll ich aussterben? Eben darum musst du diese Wettstreite und Hinrichtungen dulden, bis ein befähigter Fürst die Prinzessin bezwingt. Woher soll ich einen befähigten Fürsten nehmen? Selbst meine Gelehrten erklären mir, dass sie Turandots Fragen nicht hieb- und stichfest beantworten können. Ich bin der unglücklichste Kaiser der Welt. Eben darum darf einem Prinzen erst erlaubt werden, um die Prinzessin zu wettstreiten, wenn eine Vorprüfung, eine sogenannte Gedächtnisprobe bestanden hat. Oh, ein hoffnungsloses Unterfangen. Welcher angehende Regent besteht eine Gedächtnisprobe? Majestät, ich darf vermelden, erwähnter Prinz hat die Prüfung mit Glanz bestanden. Na, wenn das so ist? Ja. Ja, wann bekomme ich den Tüchtigen zu Gesicht? Er wartet auf einen Wink von dir. Er steht vor meiner Tür. Ja. Warum erfahre ich das erst jetzt? Im Herein mit ihm, einen hochbegabten Prinzen, lernt selbst der Kaiser von China nicht alle Tage kennen. Majestät, der soeben eingetretene Prinz unbekannter Herkunft bittet um das Wort. Großer Kaiser! Er braucht mir nichts zu sagen, ich sehe es ihm auch so an, was er will. Welcher Wahnwitz von dir, gegen Turandot streiten zu wollen. Siehe, ich erwarte sehnsüchtig einen Schwiegersohn, aber keinen Kopflosen. Meine Tochter ist eine männerfeindliche Jungfrau. Unvorstellbar, wenn die chinesischen Jungfrauen ihr nacheiferten. Schon werden mir Anzeichen gemeldet, die das Schlimmste befürchten lassen. Seit einem Vierteljahr werden in China keine Ehen mehr geschlossen. Wenn sich nicht bald etwas ändert, das sage ich dir nur hinter vorgehaltener Hand, wenn sich nicht bald etwas ändert, fangen die Weiber an zu herrschen und wir Männer sind ihre Untertanen. Ich wage kaum noch laut zu denken. Ich will es für dich tun, großer Kaiser, weil ich dich zu verstehen glaube. Majestät, der Prinz beabsichtigt laut zu denken, was du dir im Stillen denkst und nicht auszusprechen wagst. Ich lasse den Verleumder auf der Stelle verhaften. Erst lass ihn denken, was ich denke. Ein guter Vater ist ein schlechter Kaiser, denkst du dir. Denn du hast Turandots Hass gegen die Männer gebilligt, weil der Vater über den Kaiser siegte. Nun machst du dir Vorwürfe im Stillen und sinnst nach, wie der Kaiser den Vater besiegen könnte. Denn, wie du hinter vorgehaltener Hand gesagt hast, es muss sich in China bald etwas ändern. Dazu bedürfte es eines guten Kaisers, denkst du dir. Aber ein guter Kaiser wäre ein schlechter Vater, denkst du dir weiter. Denn er müsste den Hass seiner Tochter gegen die Männer missbilligen und das unwiderrufliche Edikt widerrufen. Das Edikt kann ich aber nicht widerrufen, denkst du dir jetzt und fragst dich, wie wahre ich mein Ansehen, ein guter Kaiser und ein guter Vater zu sein? Ja, wie? Wenn du mir das sagen kannst, genießt du unverbrüchlich auf ewige Zeiten mein Wohlwollen wie mein eigener Sohn. Die Antwort ist höchst einfach, großer Kaiser. Nämlich? Ich muss die Prinzessin Turandot besiegen. Im Namen des anwesenden Kaisers von China erkläre ich sein Kanzler Kuang Chung den Wettstreit zwischen dem vereidigten Prinzen, der das Wohlwollen des anwesenden Kaisers von China genießt, und der Prinzessin Turandot für eröffnet. Ich ersuche die Prinzessin, ihre drei Fragen dem vereidigten Prinzen zu stellen, über dessen Antworten ein unbestechliches Schiedsgericht befinden wird, bestehend aus den namhaftesten Gelehrten Chinas. Wisse, verwegener Jüngling, der du mir die Freiheit rauben willst, ich lasse mir nicht nehmen, was mir allein gehört. In ganz Asien lebt das Weib erniedrigt, dem Manne untertan, und ist doch ihm ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen, an Geist und Schönheit. Ich bitte dich, furchtloser Fremdling, lass mich in Frieden. Du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht. Lass ab von deinem männlichen Ehrgeiz, mich besitzen zu wollen. Ich bin nicht dein Eigentum und werde es nie sein. Geh deiner Wege. Möge dir dienen, wer dich begehrt. Ich fühle nichts für dich als Abneigung. Geh, sag ich. Geh! Du hinter deinem Schleier herrschst mich an, der dir schutzlos gegenübersteht und sich dir gibt, wie er ist. Du kennst mich nicht. Du wirst mich kennenlernen. Dann erst urteile über mich. Du schickst mich fort. Wohin ich auch ginge ohne dich, wäre es für mich der Tod. Ich hebe meinen Schleier. Tritt näher. Schau mir in die Augen. Ich will sehen, ob du lügst oder die Wahrheit sagst. Die Prinzessin beansprucht abweichend vom Protokoll eine Augenprobe wie die Werten. Still, die beiden starren sich an wie das Kaninchen, die Schlange. Oder ist es umgekehrt? Nun denn, die Götter sind meine Zeugen. Ich habe deinen Tod nicht gewollt. Sage mir also, welches Geschöpf, das in jedem Land wohnt und jedem Freund ist, vermag seinesgleichen nicht zu dulden. Mir liegt dein Name auf der Zunge, Turandot, die Unvergleichliche. Doch wohnst du nicht in jedem Land, noch bist du jedem Freund. Und ob du deinesgleichen duldest oder nicht, das muss ich erst erweisen, wenn du deinesgleichen erkannt hast. Nein, jenes Geschöpf, nach dem du fragst, das ist die Sonne. Was meinen die Gelehrten? Die Sonne. Bei den Göttern, ja. Er hat recht. Es ist die Sonne. So erkläre ich im Namen des Kaisers die erste Frage der Prinzessin Turandot für beantwortet. Gib es zu, Tochter. Er ist der rechte Mann für dich. Erlasse ihm deine anderen Rätsel zu lösen. Verwirke sein Leben nicht sinnlos. Reich ihm die Hand, mir zuliebe, deinem Vater. Niemals! Ich mich diesem Fremdling wehrlos ergeben, dass er mich zu seiner Frau macht, die ihm auf Treu und gutem Glauben gehorchen muss, während er freie Hand behält, was ihm beliebt zu tun und zu lassen? Sei nicht länger störrisch, Tochter, ich will dein Bestes. Was ist, wenn der Prinz alle deine Fragen richtig beantworten kann? Ich, die ich die größten Gelehrten in Verlegenheit brachte, soll mich diesem Fremdling beugen, weil er zufällig den Sinn einer meiner Fragen erraten hat? Geh, sag ich. Du mit deinen großen, dunklen Augen, geh, bevor ich dir meine zweite Frage gestellt habe. Ich fühle wohl, dass ich eine Träne um dich weinen kann, wenn du durch das Schwert des Henkers sterben musst. Retten? Aber musst du dich ganz allein. Du gehst nicht? Nun denn, so sage mir, welches Geschöpf ist eine Mutter, die ihre Kinder in die Welt setzt und sie verschlingt, sobald sie groß geworden sind? Die Mutter, nach der du fragst, ist kein Geschöpf. Dennoch will ich, was du meinst, mit dir, du Unvergleichliche, vergleichen, wenn es sich aufbäumt und keine Ruhe gibt, bis es seinen Willen hat. Es ist das Meer. Seine Kinder sind die Flüsse, sie münden in das Meer, aus dem sie stammen. Was meinen die Gelehrten? Das Meer, bei den Göttern, ja. Er hat recht. Es ist das Meer. So erkläre ich im Namen des Kaisers die zweite Frage, der Prinzessin Turandot für beantwortet. Mein letztes Angebot, Tochter, einige dich gütlich mit deinem Herausforderer. Er ist dir überlegen. Gestehe es offen ein, und niemand dürfte dir seine Bewunderung versagen. Zähme deinen Zorn gegen jedweden Mann. Sei endlich, was du von Natur aus bist. Eine Frau, die fügsame Begleiterin des Mannes und Mutter seiner Kinder. Männer, wie nun, wenn ich jedem von euch vorschriebe, sei endlich, was du von Natur aus bist. Ein Mann, der fügsame Begleiter der Frau und Vater ihrer Kinder. Ihr würdet laut lachen und ich darf es nicht. Sage mir, Fremdling, es ist meine letzte Frage an dich. Wer ist das höchste Geschöpf auf Erden? Überleg dir die Antwort gut. So leicht, wie es sich denken lässt, ist sie nicht. Ich kenne keine Gnade. Sag ich, es ist der Mann. Sagst du, es ist die Frau. Der Mann ist es, der die Natur beherrschen lernte und sie nach seinem Willen verändert, könnte ich sagen. Falsch! Der Mann ist es nicht. Schlagt ihm den Kopf ab! Die Frau ist es, die dem Mann mitnichten nachsteht und obendrein noch neues Leben gebiert. Würdest du erwidern? Sie ist es, doch deine zweite Antwort lasse ich nicht gelten. Sie kommt zu spät. Sag ich, der Mann allein, so wie die Frau für sich, ist mir zu wenig. Das höchste Geschöpf auf Erden, es ist der Mensch, der beides, Mann und Frau, bedeutet. Was meinen die Gelehrten? Der Mensch, bei den Göttern, ja. Er hat recht. Es ist der Mensch. So erkläre ich im Namen des Kaisers die dritte Frage der Prinzessin Turandot für beantwortet. Ich habe die große Ehre, im Namen des Kaisers von China den Sieg des Prinzen über die chinesische Prinzessin zu verkünden. Lasst Festtagsglocken läuten! Der Jubel ist verfrüht! Noch hast du nicht endgültig gesiegt, Fremdling. Morgen stelle ich dir neue Fragen. Geh, bevor du sterben musst. Ich garantiere dir freies Geleit. Tochter, ich traue meinen Ohren nicht. Du maßt dir an, den Prinzen, der mein Wohlwollen genießt, bis ins Unendliche hinein prüfen zu wollen? Vater, meine Fragen waren zu leicht für ihn, weil ich mich nicht gut vorbereiten konnte. Seine Bewerbung kam überstürzt. Ich benötige Ruhe. Schluss jetzt! Du windest dich nicht heraus. Deine Niederlage ist korrekt. In meinem Palast werden keine Todesurteile mehr vollstreckt. Und wenn du noch einmal drohst, dir das Leben zu nehmen, meinetwegen tu es. Mich stimmst du nicht um. Großer Kaiser, dessen Gerechtigkeit und Güte das ungeheure Reich China erblühen lässt, ich bitte deine Hoheit um eine Gnade. Sie sei dir gewährt, mein Prinz. Ich sehe die Prinzessin in Verzweiflung, weil ich das Glück hatte, ihre Fragen zu beantworten. Gewiss wäre es ihr lieber gewesen, wenn ich jetzt zum Schafott schreiten müsste. Denn, wie ich bemerken muss, die Prinzessin hegt eine solche Abneigung gegen alle Männer, dass sie gewillt ist, ihr Wort zu brechen und sich mir verweigert. Nun denn, Prinzessin, ich entsage meinen Rechten, dich zu besitzen, doch nur unter einer Bedingung. Auch du musst mir eine Frage beantworten, die ich dir unverzüglich stellen werde. Er muss den Verstand verloren haben. Seit wann verschenkt ein Sieger seinen Sieg? Prinz, hast du dir deine Worte auch wohl überlegt? Ja, Herr. Was nutzt mir eine Frau, die mich hasst? Prinz, ich fürchte, meine Tochter hat ein Herz aus Stein. Ich an deiner Stelle würde sie mir nehmen, ohne ihre Launen zu beachten. Ich bin sicher, mit der Zeit gibt sie sich willig ihrem Gatten. Göttliche Turandot, beantworte meine Frage richtig und ich bin bereit, obwohl du mir gehörst, dich aufzugeben. Doch schwöre mir auch du, beantwortest du meine Frage nicht, so wirst du gutwillig mein Glück erfüllen und meine Liebe krönen. Ich schwöre es dir. Wie heißt der Prinz, der nach tausendfacher Mühsal in diesem Augenblick von Freude übermannt vor dir steht? Du bist es! Du! Prinzessin! Noch hast du mir den Namen nicht genannt. Deinen Namen? Lass mich nachdenken. Wie du auch heißen magst, morgen werde ich dir antworten. Gerecht ist es nicht, wenn ich dir Zeit gewähre. Doch ich will es tun, weil ich hoffe, du nutzt sie, um über dich und mich nachzudenken. Ich bin sicher, du wirst dich als mein Weib und mich als deinen Mann erkennen. Es ist spät geworden. Es fällt mir schwer, den Worten zu folgen. Morgen, wenn ich alles überschlafen habe, wird mir nichts mehr entgehen. Blast mir eine kleine Nachtmusik. Danach ruht euch aus, wie euer Herr und Herrscher. Adelmulk? Herrin? Lass mich allein. Ja, Herrin. Nein! Bleib! Ich muss dich noch etwas fragen. Ja, Herrin? Wie gefällt dir der Prinz? Niemand kann sich seinem Charme entziehen, Herrin. Du sagst es. Alle. Die Höflinge wie die Gelehrten sind von dem Prinzen angetan. Wie ich sie hasse, diese selbstgefälligen Männer, die nur glauben, uns Frauen überlegen zu sein, weil sie Männer sind. Hast du beobachtet, wie schadenfroh sie waren, als der Prinz den Sinn meiner Fragen durchschaute? Er aber war es nicht, Herrin. Nein, er nicht. Er ist irgendwie anders, als man von einem Mann erwartet. Könntest du ihn lieben? Oh, wenn es in der Welt einen Prinzen gibt, der dich verdient, Herrin, so ist er es. Ich muss unbedingt wissen, wie er heißt und woher er stammt. Wie kann ich morgen vor den größten Gelehrten Chinas bestehen, wenn ich mich außerstande sehe, seine Frage zu beantworten? Ist das, so werden Sie sagen, die kluge Prinzessin, die da meint, alles zu wissen und die es nichts kostet, die schwierigsten Rätsel zu lösen? Ich ahne es. Ich fühle es, dieser Prinz ist mir ein unlösbares Rätsel. Statt dich aufzugeben, Herrin, tätest du besser daran, dich zu wehren. Bei deinem Scharfsinn sollte es dir nicht gelingen, eine Lösung zu finden. Was habe ich gelitten, wenn diese Prinzen, eitel und unbelehrbar, wie sie alle waren, einer wie der andere hingerichtet wurden. Und immer hegte ich danach die Hoffnung, nun wird es keiner mehr wagen. Manchmal träumte ich, es müsste einer kommen, der mich rettet. Ist nun dieser Prinz mein Retter? Nein, daran will ich nicht denken. Ich gönne keinem Mann, über mich zu triumphieren. Nein, lieber will ich sterben. Lieber Adelmulk, hilf mir dabei. Träuf mir heimlich Gift in den Becher. Ich will es dir lohnen. Gleich nach meinem Tod soll ich meinen Vater in die Freiheit entlassen. Adelmulk, du kannst doch nicht zusehen, wie ein Unbekannter deine Herrin ins Joch zwingt. Adelmulk, noch nie war ich dir so nah. Bitte, Hilf mir! Ich bin verloren. Wer da? Ich, der Kaiser. Habe ich dich aus dem Schlaf geschreckt? Eigentlich wollte ich mich lediglich vergewissern, ob du friedlich schläfst. Und stracks bin ich über das Geschirr gestolpert. Du hast es vor die Schwelle gestellt, als ob du in einer Gefängniszelle hausen würdest. Gefällt dir das Gemach nicht? Ich gebe dir sofort ein anderes, wenn du es wünschst. Aber erst lass mich hier Platz nehmen und ein wenig verschnaufen. Mir geht der Gedanke nicht aus dem Kopf. Durandot errät deinen Namen und du liegst zerschmettert am Boden. Wie dich wieder aufrichten? Es missfällt mir, dass du meiner Tochter die Gelegenheit bietest, das Blatt noch zu ihren Gunsten zu wenden. Ich ärgere mich riesig, dass ich es zugelassen habe. Wer bist du, der seinen Sieg verschenkt? Ich bin ziemlich ungehalten. Ich erwarte einen Wink von dir, der mich auf der Stelle beruhigt. Großer Kaiser, meine Worte werden dir die gewünschte Ruhe geben, wenn ich dir sage, ich werde deiner Tochter jeden Vorwand nehmen, sich länger einem Mann zu verschließen. Wollte sie auf ihrem Männerhass beharren, müsste sie meine Frage beantworten, die sie aber nicht beantworten kann, weil mich niemand in China kennt. Selbst du nicht, großer Kaiser. Ich glaube dir, Prinz. Deine Worte klingen sanfter in meinen Ohren als die zärtlichste Nachtmusik. Lass dich nicht länger von mir, alten Plagegeist, aufhalten und schlaf deinen gesunden Schlaf, um dich für morgen gegen Durandot zu stärken. Ich will es dir gleich tun. Auf Flucht schon wieder das Geschirr, das mir unbotmäßig in der Quere steht. Da watschelt er hin, dieser Strohmann seiner Tochter. Nicht jeder trete auf das Geschirr, das du dir zur Warnung vor die Schwelle gestellt hast. Ich kenne welche, die wären darüber gestiegen, um dich zu erwürgen, wenn du schläfst. Wer bist du? Du tätest gut daran, Turandot nicht zu trauen. Nenn mich Adelmulk. Ich bin deine Freundin. Adelmulk? Zweifel nicht an mir, die dir zwar schlechte Nachrichten bringt, dich aber nicht verloren gibt wie Turandot. Sie plant, dich zu ermorden. Himmel, nein! Nicht so laut! Unverschämte, du lügst! Mir aus den Augen oder ich rufe die Wächter! Ist es bei Todesstrafe euch Weiber nicht untersagt, das Gemach eines Mannes zu betreten? Hey da, Wache! In dieser Nacht haben die Wächter keine Ohren und auch keine Augen. Sobald der Morgen graut, ist es für dich zu spät. Auf den Gängen zum Thronsaal wirst du, bevor Turandot deine Frage beantworten muss, durch Mörderhand hinterrücks fallen. Was bewegt dich, mich zu warnen? Niemand setzt sich uneigennützig einer Gefahr aus. Sie töten dich, wenn sie dich hier entdecken. Ich bin eine Königstochter und ertrag es nicht länger, statt zu herrschen, dienen zu müssen. Soll es wahr sein? Turandot plant ein Verbrechen gegen mich? Mich? Der ihr die Freiheit nicht nehmen will. Ich kann es nicht glauben. Ich will es nicht glauben. Mein Vater, der König von Nepal, hat sich dem Kaiser von China widersetzt. Doch Nepal ist gegen China ein sehr kleines Land. Und so trieben sie uns, wehrlose Weiber und Kinder, in die Gefangenschaft. Doch ich beklage es nicht. Hätte ich dich anders kennen und lieben gelernt? Turandot liebt mich nicht. Sie wird mich nie lieben. Wenn du willst, bin ich deine Braut, die mit dir flieht. Unsere Fluchtwege sind bereitet von guten Leuten. Mach ein Ende, Turandot. Ich biete dir ohne Gegenwehr meine Brustpfeile. Kalaf Timur Tasch Sohn ist kein Feigling. Fern von Peking wird man dir meinem Befreier zujubeln und Lieder auf dich dichten, die in Jahrhunderten noch gesungen werden. Die Geschichte von Adelmulk und Kalaf. Ich füge mich, ich verrate mich, ich vergesse mich, alles will ich für dich tun, geliebte Turandot, nur nimm mir die Ungewissheit. Oh, hörst du mir überhaupt zu? hoffst du immer noch, die grausame Turan dort zu bessern. So stirb, Undankbarer. Es missfällt dir, mit einer Sklavin zu fliehen. Du verachtest mich, weil ich meine Herrin verriet. So bleib denn brav und ehrlich. Nur Mut, Herr. Geh aufrecht in den Tod und klage nicht. Und fang nicht an zu schreien. Turan dort, ich liebe dich, wenn du den Dolch zwischen den Rippen spürst und verblutest. Leb wohl, mein Prinz, der sich nicht zu erkennen gibt und doch so leicht erkennbar ist. Was bringt dieser neue Tag? Ist es mein letzter? Meinte die Sklavin es ehrlich, als sie mich warnte? Ihre Empfindungen, die sie mir verriet, zeugten durchaus von Aufrichtigkeit. Also ist es wahr. Turandot, die Unvergleichliche, trachtet mir nach dem Leben. Aber warum nicht hier im Gemach? Warum auf den Gängen zum Thronsaal? Ich mag nicht länger warten, ich überschreite die Schwelle. Jetzt? Noch nicht? Wisse, Turandot, ich fürchte den Tod nicht. Seht, der Prinz tritt aus dem Gemach. Wie blass er ist. Wie ein Sieger sieht er nicht aus. Wie es in den Gängen wispert und flüstert. Erwarten Sie, dass ich brülle wie das Rindvieh, wenn es ins Schlachthaus geführt wird? Die Glocken? Hat sie ihren Sinn geändert? Und ihren Befehl widerrufen? Im Namen des anwesenden Kaisers von China eröffne ich, sein Kanzler Kuangchung, die Fortsetzung des gestern unterbrochenen Wettstreits zwischen dem vereidigten Prinzen, der das Wohlwollen des anwesenden Kaisers von China genießt, und der chinesischen Prinzessin Turandot. Ich ersuche den Prinzen, seine Frage an die Prinzessin zu wiederholen. Werte Herren! Wenn ich auch gestern die Schmach erlebte, eine Unterlegene zu sein, so denke ich doch, heute die Ehre des Sieges zu erringen. Dieser verwegene Jüngling, stelle mir seine Frage. Ich werde sie ihm beantworten. Wie heißt der Prinz, der nach tausendfacher Mühsal in diesem Augenblick von Freude übermannt vor dir steht? Du bist es, du! Prinzessin, was triumphierst du über mich? Den Namen hast du mir nicht genannt. Den Namen? Kalaf heißt dieser Prinz. Kalaf, der Sohn Timurtaschs. Kalaf, Timurtaschs Sohn? Sohn des unbesiegten König ohne Königreich. Kalaf heißt du also. Du bist mir ein Sohn. Du bringst es tatsächlich fertig, leichtsinnig wie du bist, deinen Sieg über meine spitzfindige Tochter zu verplempern. Ich entziehe dir mein Wohlwollen und spreche dir meine Missgunst aus. Göttliche Turandot, du irrst, wenn du glaubst, meine Frage genau beantwortet zu haben. Kalaf, der Sohn Timurtaschs, steht nicht von Freude übermannt vor dir. Vielmehr ist er mit Schmach bedeckt und von Schmerz bedrückt. Ich gebe zu, von Freude übermannt stehst du nicht vor mir, aber du warst es, als du mir deine Frage stelltest. Mehr noch. Du fühltest dich mir weit überlegen. Nun flüchte nicht in Ausreden. Ich habe dich erkannt und durchschaut. Dein Recht, mich zu besitzen, hast du vertan. Ich kann dir also meine Hand versagen. Doch ich will hier öffentlich erklären, deine Anmut, dein Stolz und deine Weisheit bestimmen mich, Kalaf, dich, der sich mir ebenbürtig auswies, zum Gatten zu erwählen. Töchterchen, ich traue meinen Ohren nicht. Musik! Um Himmels Willen, was ist passiert? Wer wagt es, unsere Freude zu stören? Majestät, Thorandors Lieblingssklavin hat sich einen Dolch durch die Brust gebohrt. Sie wollte, so viel ließ sich feststellen, der Sklaverei entfliehen und zugleich der Prinzessin den Liebhaber entführen. Der Mordplan? Hirngespinst einer Eifersüchtigen? Ist das möglich? Ich war so töricht, an Thorandor zu zweifeln. Warum hat sie mir verschwiegen, dass sie Kalaf liebt? Sie verriet mir nur deshalb seinen Namen, weil sie sich davon versprach, ich würde den besiegten Mann verstoßen. Hoffte sie, er würde im Unglück ihre Liebe erwidern? Thorandor, ich bin beschämt. Wie kann ich meinen Argwohn vergessen machen? Lass uns beginnen, was für uns kein Ende hat. Sag, was hat für uns kein Ende? Kannst du auch dies Rätsel mir lösen? Unsere Liebe ist kein Rätsel mehr, geliebte Thorandor. Keine Freude ist ungetrübt. Begrabt Adelmulk, deren Tun zu guter Letzt Kalaf und Thorandor glücklich vereinte, wie eine Königin. Doch nun brennt endlich die Freudenfeuer ab, schießt und böllert nach Herzenslust. Zu meiner unbeschreiblichen Freude rufe ich 3 außerordentliche Staatsfeiertage aus. Kalaf und Thorandor, sie leben hoch! Kalaf und Thorandor. Ein Hörspiel von Friedhold Bauer nach einem orientalischen Märchen. Dramaturgie Irmelin Dietzel, Musik Wolfgang Schur. Es spielten Barbara Schnitzler, Peter Reusse, Jenny Gröllmann, Horst Thiemer, Volkmar Kleinert, Gisela Morgen, Henry Hübchen, Bert Brunn und andere. Schnitt Monika Buley und Monika Ilmer. Ton Helga Schlund. Regie Christa Kowalski.